NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freie Themennacht, heute am Montag, wie immer montags. Ihr könnt also gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Das ist übrigens eine kurze Woche. Diese Woche, die Sendung findet am Donnerstag und Freitag nicht statt. Das nun mal schon so als Hinweis. Erster Anruf heute Nacht, Johann. Johann ist 53. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Johann. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Das war nicht der erste Versuch, aber heute hat es geklappt. Mensch, guck. So, um was geht's? Ja, ich möchte mit dir über diese Geschichte mit den AfD-Frauen reden, die in aller Munde ist. Insbesondere die Äußerung von Frau Kelly. Petri. Die hat ja, Petri, Entschuldigung, ja. Frau Petri, ja. Mhm. Die hat ja den Schusswaffengebrauch ins Spiel gebracht. Dass man die Grenze zur Not mit Waffengewalt schützen sollte. Richtig, genau. Und da ist allseits, jedenfalls in den öffentlich-rechtlichen Medien, es gibt ja eine Äußerung dieser Pegida-Leute, die Medien bewerten, ist das heute von Herrn Reinhard Becker vom ARD in den Tagesteam als geistige Brandstiftung bezeichnet worden, diese Äußerung. Ja. Und es gibt einen Paragraph des unmittelbaren Zwanggesetzes. Darf ich das mal ganz kurz mal vorlesen, das ist nicht so lang. Mhm. Da steht also, die in Paragraph 9 Nummer 1 278 genannten Vollzugsbeamten, das sind Bundespolizisten unter anderem, können im Grenzdienst Schusswaffen auch gegen Personen gebrauchen, die sich der wiederholten Weisung zu halten oder die Überprüfung ihrer Person oder der etwa mitgeführten Beförderungsmittel und Gegenstände zu dulden, durch die Flucht zu entziehen versuchen. Ist anzunehmen, dass die mündliche Weisung nicht verstanden wird, so kann sie durch einen Warnschuss ersetzt werden. Mhm. Also das ist keine geistige Brandstiftung, das ist von deutschen Abgeordneten erlassenes rechtsgültiges Gesetz. Also du findest, dass Frau Petri da zu Recht das so gesagt hat? Ja, natürlich hat sie das zu Recht gesagt. Und zwar komischerweise hat sie es aber heute zurückgenommen und sich von ihrer eigenen Aussage distanziert. Ja, da gibt es auch einen triftigen Grund. Ich glaube, dass wir es tatsächlich mit einer Pressekampagne zu tun haben, in der gezielt Desinformationen gestreut werden und das Volk so ein bisschen gegeneinander aufgewiegelt wird. Es wird immer behauptet, dass Hass und Hetze zum Beispiel von diesen Pegida-Leuten kommen. Und die Menschen, mit denen ich über diese Thematik rede, die haben eigentlich eine sehr gemäßigte Meinung. Mhm. Und ich nehme diesen Hass und diese Hetze gar nicht wahr. Aber nun möchte ich mal ganz kurz nochmal auf diese Geschichte mit dem Waffeneinsatz zu sprechen kommen. Und gestatte vielleicht, dass ich kurz mal was dazu sage. Das hat sie hat das gesagt und diese Gräfin von Storch oder wie sie heißt, die Vorsitzende der Berliner AfD hat das ja nochmal unterstrichen am Wochenende und auch gesagt, dass man zur Not auch auf Kinder und Frauen schießt, auf Kinder auch. Das hat sie dann auch wieder zurückgenommen. Weißt du, du hast recht, ich habe diesen Passus im Gesetz heute auch gelesen. Dass das so steht, ist sicher für einen Extremfall so formuliert. Dieses aber jetzt in der jetzigen politischen Diskussion so aufs Extreme auszulegen und als Statement zu sagen von einer so hochrangigen Parteifunktionärin wie Frau Petri, das finde ich schon Hetze. Das macht man nicht. Also und sie hat ja gemerkt, was sie angerichtet hat und ist heute nun auch wirklich zurückgerudert in ihrer Aussage. Naja, aber stell dir mal vor, wenn Frau Merkel diese Äußerung gemacht hätte. Würde sie welche psychologische machen? Wirkung würde das auslösen? Das würde wahrscheinlich keiner bekommen. Also das. Aber Johann, ich bitte dich, aber jetzt ganz ernst. Wenn die deutsche Bundeskanzlerin so etwas sagen und androhen würde, wie stünden wir in der Welt da? Dann wäre Deutschland ganz schnell abgestempelt als Polizeistaat. Wir haben jahrzehntelang einen Staat auf deutschem Boden gehabt, der eingemauert war. Und da haben wir Schießbefehle erlebt. Ich weiß nicht, aus welcher Ecke du anrufst, ob du das... Hamburg. Ne? Okay. Ja. Eigentlich sollen wir alle, die wir das auch noch erlebt haben, hochglücklich sein, dass so etwas von deutschem Boden verschwunden ist. Frage zu dir. Bist du Pegida-Anhänger? Nein, überhaupt nicht. Wirst du die AfD wählen? Dann würde ich lieber das Original wählen. Also nein, gar nicht. In dieser Ecke tendiere ich gar. Was heißt das Original wählen? Wer wäre das? Ja, da bleiben ja nicht mehr viele über rechts von der Pegida. Also NPD würdest du dann wählen? Oder was? Wenn ich einer Stimmung nachgeben würde, die mich manchmal auch befällt, es gibt keinen Menschen, der immanent objektiv ist. Wir sind alle mit Vorurteilen behaftet. Und es gibt Situationen, in denen man auch rechte Auffassungen in seinem Gedankenrepertoire hat. Das ist aber nicht durchgängig so, sondern ambivalent. Mhm. Was ich damit sagen will, ist, das wäre Heuchelei, wenn er manchmal aus Frustration Gedanken kommt, die nicht korrekt sind. Das ist ja völlig klar. Aber im Prinzip bin ich eher auf der ganz anderen Ecke vernordet. Und da fühle ich mich auch ganz wohl. Also das heißt, auf SPD-Seite oder was? Nein. Ja, wo denn dann? Bei der Linkspartei. Aber ach so. wir sollten nicht vom Thema abkommen. Das sollten wir nicht. Guter Hinweis. Du wolltest noch was sagen. Ja, genau. Ich wollte was sagen. Was bewegt Frau Merkel, politisch so zu handeln? Denn es ist doch unübersehbar, dass die Integration an Grenzen stößt und dass ein nicht unerheblicher Teil der Flüchtlinge, ich will das nicht pauschalisieren, möglicherweise gar nicht willig und bereit ist, sich dem geltenden Grundgesetz unterzuordnen. Und da muss man schon über eine Diskussion führen. Ja, die wird ja nur heftig geführt. Vorneweg Herr Seehofer von der CSU, der das massiv ankreidet. Wir können ja jetzt nicht der politischen Klasse vorwerfen, dass das nicht diskutiert wird und wie das diskutiert wird. Und Frau Merkel steht ja auch extrem unter Beschuss wegen ihrer Willkommensäußerungen im vorigen Jahr. Und sie rudert ja in ihrer Rhetorik schon wieder jetzt zurück, weil sie merkt, das geht so nicht. Das kippt, die Stimmung kippt. Aber das Problem ist nur, Johann, dass niemand, auch Herr Seehofer, hat keine wirkliche Lösung parat. Die erzählen etwas von Obergrenzen. Ja, es mag Obergrenzen geben müssen, vielleicht irgendwann. Aber wie will man das machen? Was machen wir, wenn die Tausenden vor der Grenze stehen? Will man sie? Will man auf sie schießen? Nein. Also ich will da mal ganz dezidiert was zu sagen. Ich persönlich würde die Flüchtlinge zunächst einmal ungehindert ins Land lassen, aber unter der Prämisse, dass die ordentlich registriert werden. Es geht nicht an, dass die Polizei... Dass die Polizei in Schleswig-Holstein Weisung erhält, Straftaten nicht zu verfolgen. Unglaublich. Und wenn du dich hier im Bus setzt und schwarz fährst, dann kriegst du eine Geldstrafe. Ja. Und wenn du nicht bezahlen kannst, landest du im Knast. Ja, also das ist doch kein Rechtsstaat. Nein, als ich das gehört habe, war ich auch wirklich empört vorige Woche. Das wurde dann wieder relativiert von der Polizei. In Kiel war das, ne? Ja, genau. Genau. Ja. Und warum wird zum Beispiel Marcel Pott, das ist ja ein versierter Nahost-Korrespondent, der wurde, also bei 1000 verschiedenen Themen wurde der zu seiner Meinung befragt. Warum wird dieser Mann, ich glaube, Scholl-Latour lebt ja nicht mehr, der wäre natürlich auch prädestiniert, in diesem Themenbereich zu referieren. Mhm. Warum wird nicht mal genau erklärt, wer da in Syrien eigentlich gegen wen ist? Also Johann, heute Abend lief in der ARD nach den Tagesthemen eine hochinteressante Dokumentation, die genau dieser Frage nachging. Vielleicht kannst du die in der ARD-Mediathek dir nochmal anschauen. Das fand ich wirklich hoch aufschlussreich und sehr, sehr detailgenau erklärt. Mhm. Lieber Johann, nehmen wir mal das so hin. Das, was du gesagt hast, als Meinungsäußerung, immer willkommen hier. Ja. Aber ihr beide. Darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Ich werde morgen gegen diesen Reinhard Becker von der ARD eine einstweilige Verfügung beantragen, indem ich ihm verbieten lassen werde, und ich habe auch gute Chancen, dass das durchgeht, volksverhetzende Äußerungen zu artikulieren. Ne? Das, ja, wobei ich habe jetzt die Tagesthemen nicht gesehen. Ich vermute, dass der Kollege das in der Rubrik des Kommentars gesagt hat. Es war ein Kommentar von ihm. Und stimmt das? Das stimmt, ja. So, und im Rahmen des Tagesthemen-Kommentars kann er natürlich so etwas sagen. Das ist der Sinn eines Kommentars, dass man subjektive Äußerungen eben in einem Kommentar macht und nicht in der normalen Moderation. Naja, nee, überspitzte Polemik ist legitim, aber keine Straftaten. Paragraph 823 BGB. Ich kenne mich da ganz gut aus, okay. Mein Lieber. Und wir werden das morgen mal austesten. Na gut. Mal sehen, was das Landgericht Hamburg sagt. Wir werden das verfolgen. Alles klar. Ich danke dir, Johann. Danke dir. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns. Mensch, Leute, wir haben vorige Woche so viel Post gekriegt, wie schon sehr lange nicht mehr, weil wir ja auch sehr polarisierende Themen in der Sendung hatten. Und ich möchte euch stellvertretend für diese viele Post jetzt mal diese Meldungen und diese Post hier vorlesen, die uns erreicht hat. Hier ist die heutige Domian Postbox. Antje hat geschrieben, lieber Domian, nach dem Anruf des Mannes, der seine Katzen schlachtet und isst, habe ich eine ganz schlimme Nacht verbracht. Ich war wütend und maßlos traurig. Ich habe auch eine Runde geheult. Wie kann ein Mensch so brutal sein? Ich liebe meine beiden Katzen über alles. Mir vorzustellen, sie würden geschlachtet und jemand isst sie, ist für mich eine unerträgliche Vorstellung. Ich hoffe sehr, dass dieser Mann seine gerechte Strafe bekommt. Ich bin noch immer fassungslos. Antje. Zum selben Thema hat geschrieben Florian. Florian schreibt, hallo Domian. Ich kann die ganze Empörung über den Katzenesser überhaupt nicht verstehen. Er behandelt seine Tiere gut. Sie werden, ohne dass sie leiden müssen, getötet. Ja, und er isst sie. Was bitteschön ist daran ethisch, moralisch gesehen schlimm? Worin besteht der Unterschied zum süßen Kaninchen, putzigen Ferkel oder einem Kälbchen? Werden diese Tiere geschlachtet, regt sich kein Mensch auf. Man lässt es sich schmecken. Ich plädiere für Katzenzuchtstationen mit angeschlossener Schlachterei. Schmecken sollen sie ja auch ganz gut. Florian. Jona schreibt, ich als Veganer finde Katzenschlachten ebenso pervers wie Schweineschlachten. Nicht mehr und nicht weniger. Ich finde, Tiere haben genauso wie wir Menschen eine Würde. Und deshalb haben wir kein Recht, sie zu töten und zu essen. Ich wünsche mir eine Welt ohne Krieg unter den Menschen und ohne Massenmord an den Tieren. Liebe Grüße, Jona. Dann zu einem anderen Thema. Ela schreibt, Herr Domian, zu dem schwulen alten Mann, über 70 war er, glaube ich, der von seiner Affäre mit einem 21-Jährigen erzählte. Ich finde so etwas pervers. Mich ekelt die Vorstellung an, ein so alter Mann küsst diesen jungen Kerl. Und ich kann es überhaupt nicht glauben, dass der junge Mann es erotisch, sexy oder geil findet, den alten, verschrumpelten Hintern des alten Mannes zu liebkosen. Irgendwie ist das alles doch krank. Beste Grüße von Ela. Und Paul schreibt, hi Domian, ich bin 23 Jahre alt und heterosexuell. Als ich die schwule Story, 70-Jähriger hat Affäre mit 20-Jährigen, bei dir gehört habe, musste ich zunächst schlucken. Aber dann habe ich mir gedacht, mir steht es gar nicht zu, darüber zu urteilen. Einzig und allein entscheidend ist, dass beide sich wohlfühlen. Wenn das gegeben ist, darf alles sein, finde ich. In diesem Sinne, dein, euer Paul. Und Charlotte hat noch geschrieben, Herr Domian, dass du das Dschungelcamp geguckt hast, finde ich sehr schräg. Elke Heidenreich hat ja auch immer Verbotene Liebe geguckt. Jeder sollte sich mal ab und zu ein wenig TV-Fastfood genehmigen. Dann freu dich mal auf das nächste Jahr, deine Charlotte. Ja, ich freue mich dann auf das nächste Jahr. Ende der Domian-Postbox für heute. Und jetzt machen wir weiter mit dem Ali. Und Ali ist 36. Guten Morgen, Ali. Hallo, Domian. Hallo, Ali. Weswegen rufst du an? Ja, ich bin nicht 36, ich bin 43. Ah, okay, 43. Ja, ich hatte vor 16 Jahren Depressionen gehabt, weil ich war ja damals auch LKW-Fahrer. Ja. Und unregelmäßiges Schlaf, zu wenig Schlaf, zu viel Koffein genommen, da hat bei mir Depressionen verursacht, also Panikattacken, Angstzustände. Ja. Und ich war ehrlich gesagt 2 Jahre psychisch krank, wegen Depressionen, wegen Panikattacken. Und dann war ich auch im Kur in Schwarzwald. Ja. Und da hat mir jemand gesagt, Ali, du musst, wenn du gesund sein möchtest, musst du Schocktherapie machen. Ich habe gesagt, was ist denn eine Schocktherapie? Was heißt das? Ja. Ich sagte, du musst so Angst haben, dass du dir fast in die Hose gemacht hast. Und das wird dir helfen. Ich habe erstmal gelacht. Ehrlich gesagt habe ich gelacht. Das soll helfen gegen Depressionen oder gegen Panikattacken? Gegen alles. Okay. Ich habe erstmal gelacht. Ich habe gesagt, der erzählt mir Blödsinn. Mhm. Und ich habe gesagt, was soll ich denn machen? Ich sagte, zieh dich dick an, lauf im Wald, nimm dir eine Taschenlampe. Du musst schon Angst haben. Laufen. Ich sage, wer würde das machen? Keiner würde das machen. Ich ist ganz normal, ganz alleine im Wand laufen. Man würde Angst haben, ne? Sich in die Hose machen. In der Nacht. In der Nacht, ja. Genau, richtig. Und wo ich im Kur war, hat der Psychologe zu mir gesagt, diese Krankheit ist eine lästige Krankheit, der kann sie nicht töten. Aber sie müssen damit selber kämpfen. Also sie müssen ihren eigenen Psychologe sein. Okay. Und damals hat meine Mutter zu mir gesagt, der sicherste Ort, wo man schlafen kann, ist der Friedhof. Das heißt, da kann der Teufel nicht hin, da kommen die bösen Geister nicht hin. Ach. Weil 2 Jahre jeden Abend, Domi, glaub mir, das ist so ein lästiges Krankheit. Also ich wollte unbedingt wieder gesund werden, wieder arbeiten. Aber ja. Ich konnte wirklich nicht arbeiten, weil ich direkt Deutschland verlassen habe. Mit LKW habe ich Panik bekommen. Ja. Jeden Abend. Tagsüber war normal, aber abends habe ich immer Angst bekommen. Wie, wenn du Deutschland verlassen hast? Wenn du Deutschland verlassen hast, hast du Panik bekommen? Richtig, genau. Also innerhalb Deutschlands nicht? Innerhalb Deutschlands also schon, aber abends. Aber wo ich zum Beispiel in Luxemburg, ich bin ja früher in Richtung Spanien gefahren, wo ich in Luxemburg war, war meine Hände taub, mein Mund war taub. Ach. Und da habe ich direkt Panik bekommen. So, jetzt bin ich gespannt, was du mir vom Friedhof erzählen willst. Ja, und zwar war ich in im Kurgebiet, in Schwarzwald, in Durbach ist das. Mhm. Und da habe ich gesagt, ich versuche mal, was der gesagt hat. Ich habe mich einmal so richtig, da war ja im Winter, ich habe mich richtig dick angezogen. Mhm. Und da bin ich, ehrlich gesagt, mit der Mütze und so, mit der dicken Jacke bin ich in den Friedhof gegangen. Und da habe ich mich einfach hingesetzt auf einem Grabstein, nicht direkt auf dem Grabstein, sondern neben dem Grabstein. Ja. Da war ein großer Grabstein. Und ich habe mir ehrlich gesagt fast in die Hose gemacht. Es war ganz dunkel. Ganz dunkel. Nur vorne am Eingang war so eine kleine Laterne, da konnte ich nur Licht sehen. Ja. Aber sonst war da richtig dunkel. Ja. Okay. Und wie lange hast du denn da auf dem Grabstein in der Nacht gesessen? Also das war von 11 Uhr bis 5 Uhr morgens ungefähr. Oh, das ist lange. Ja. Und ich konnte nicht eigentlich aufstehen, weil ich Angst hatte. Ich wollte aufstehen, wieder zum Klinik laufen, aber ich habe ehrlich gesagt Angst gehabt. Vor was hattest du Angst? Ich habe Geräusche gehört, so Blätter zischen. Ich habe wirklich so komische Geräusche gehört und ich konnte ehrlich gesagt nicht aufstehen. Das hört sich mal komisch an, aber ich habe das wirklich gemacht und gegen so 5 Uhr morgens bin ich wieder in die Klinik gegangen und geklingelt, da war ja noch der Tür geschlossen und ich habe meinen Namen gesagt und die haben mich schon gesucht. Ich sage, wo waren sie denn? Ich habe gesagt, ich war im Friedhof. Die haben schon die Polizei alarmiert, weil die Zimmer werden ja nachts immer kontrolliert, ob die Leute noch da sind. Und natürlich hat der Psychologe, der hieß, glaube ich, Herr Stein oder Herr Steins Psychologe. Ja, das ist egal, wie er heißt. Richtig. Und der hat, also ich habe Ärger gekriegt. Ich sollte das nicht mehr nochmal machen. Welche Wirkung hatte denn diese Nacht auf dem Friedhof für dich? Sage ich dir. Seit 2 Jahren, jeden Abend, Domian, glaub mir, jeden Abend habe ich Angst bekommen. Jeden Abend, wo es dunkel war, habe ich Angst gehabt. Ja. nachdem ich diesen Friedhof besucht habe, ne? Ja. Da, so nicht geschlafen, sondern mich hingelegt habe, ja, habe ich zum ersten Mal seit 2 Jahren nichts gehabt, gar nichts. Schon nach einem nächtlichen Friedhofsbesuch? Ich schwöre dir, das ist wirklich nicht gelogen, es ist wirklich der volle Wahrheit. Bist du dann nochmal? Erste Mal in meinem Leben. Bist du dann später nochmal auf den Friedhof gegangen nachts? 2 Tage habe ich, also war ich im Klinik, weil sie mich ständig kontrolliert haben. Und bei der dritten Tag bin ich wieder abends hingegangen, habe mich wieder dick angezogen, habe mich in den gleichen Grabstein wieder neben den Grabstein wieder hingesetzt, weil auf dem Grabstein darf man sich nicht setzen, weil das Sünde ist sozusagen. Ja. Und gegen so 1 oder 2 Uhr nachts habe ich so eine Taschenlampe, so eine riesengroße Taschenlampe war das, ne? Mhm. Habe ich 2 Polizeibeamte gesehen, da war eine von der Klinik und da war der Friedhof Kontrolleur. Ach, die haben dich gesucht da? Die haben mich gesucht, ja, die wussten schon, dass ich da bin und die haben, derjenige, der das Friedhof kontrolliert, hat das Tor aufgemacht und da war auch eine Hund, so eine komische Schäferhund war da. Und die haben dich erwischt dann? Die haben mich erwischt, die Polizist, also da war eine Polizei und eine Polizistin. Okay, da war die Aktion dann, war ein Schuss in den Ofen. Richtig, aber ich habe natürlich Ärger gekriegt. Die Dame, die im Klinik war, die hat mich etwas angebrüllt, aber ich konnte kein Wort sagen. Okay, verstehe. Aber was mich jetzt grundsätzlich interessiert, wie viel Mal insgesamt, vielleicht später auch nochmal, warst du auf dem Friedhof? Ich war nur zweimal da. Und ja, das hat eine nachhaltige Wirkung bei dir gehabt? Glaub mir, Domian, danach habe ich nie mehr Panikattacken gehabt, das nie mehr Depressionen. Bis heute? Bis heute, Gott sei Dank. Keine Panikattacken, keine Depressionen. Keine Panikattacken, keine. Ich habe so viele Medikamente genommen. Guck mal, Tavor, Taxilan. Jetzt sehe ich schon, jetzt ist Sturm. Es werden die Friedhöfe in Deutschland heute Nacht schon gestürmt, also, von den Leuten, die betroffen sind. Ich glaube, Ali, es ist super, wenn das bei dir so gewirkt hat. Ich glaube, dass das nicht zu verallgemeinern ist. Es gibt so viele Leute, ich kenne so viele Leute, die Depressionen haben, ne? Ja. Panikattacken haben, ich weiß nicht, früher schlechte Kindheit, aber meine Kindheit war ja sehr schön, Gott sei Dank, ne? Mhm. Aber das hat wirklich bei mir geholfen, ne? Also Schocktherapie. Wenn es bei dir geholfen hat, ist es wunderbar. Aber man kann es wahrscheinlich nicht oder mit Sicherheit nicht übertragen auf andere Leute. Der Schock hat bei dir genutzt. Aber irgendwas ist da, weißt du? Ich habe wirklich so dermaßen Angst gehabt, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte im Friedhof. Und du fährst jetzt wieder Auto? Ich fahre Gott sei Dank wieder Auto. Und weil die LVA wollte mich schon in eine Rente schicken, weißt du? Wie alt war ich da? Vor 16 Jahren, wie alt war ich, da war es ein junger Kerl, ne? Ja, ja. Und jetzt fährst du auch entspannt durch Luxemburg durch? Nee, ich fahre jetzt innerdeutsch, ich fahre immer nachts. Ja. Nachts fahrt ihr. Und ich fahre Lebensmittel. Und fährst du denn ins Ausland manchmal? Ja, ja, Ausland bin ich auch gefahren früher, aber da habe ich nie Probleme gehabt, nie. Also, früher hast du wohl Probleme gehabt. Früher ja, aber nach diesem Schock nicht mehr. Verstehe. Nach dem Kur, also normalerweise sollte ich 6 Wochen da bleiben, aber nach 4 Wochen habe ich zum Schluss gesagt, ich bin wieder gesund, ich möchte nicht mehr, ich möchte wieder arbeiten gehen. Ali, ich danke dir für diese Geschichte, die du erlebt hast. Wir denken mal drüber nach, ob das vielleicht eine Idee für den einen oder anderen auch ist, aber allzu große Hoffnung sollte man sich nicht machen. Also man braucht wirklich Schocktherapie, glaub mir, Domin, das ist sehr wichtig, Schocktherapie. Gut. Dann danke, dass du es geschildert hast aus deiner Erfahrung in deinem Leben, lieber Ali. Vielen, vielen Dank und alles Gute wünsche ich dir. Jo, danke. Tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 5 Stunden am Friedhof sitzen und gesund, wenn es denn so einfach wäre. Also bei allen. Bei Ali glaube es ihm, dass es bei ihm so gewirkt hat, aber bin da eher grundsätzlich skeptisch. Wobei Konfrontationstherapie bei Ängsten ich sehr gut finde. Und glaube, dass das auch eine sehr große Wirkung hat. Aber so generell bei Depressionen, ich weiß es nicht. Hier ist Bianca. Bianca ist 50. Guten Morgen, Bianca. Hallo, Domian. Hallo, Bianca. Schön, dass ich drankomme. Ja, weswegen rufst du denn an, Bianca? Ja, mein Mann ist verstorben vor 4 Monaten. Und ja, bin ich sehr traurig drüber. Das könnte ich mir gut vorstellen. Mein Beileid. Mein herzliches Beileid. Vor 4 Monaten ist er verstorben. Wie alt ist er geworden? 43, der war jünger wie ich. Und woran ist er verstorben? Der war innerlich total verkrebst. Aber der hat es eigentlich nicht gemerkt, erst wie es zu spät war. Wie war denn dann seine Krankheitsgeschichte? Hat er dann noch lange leiden müssen? Mhm. Also es war so, dass er halt, der hatte Urlaub im September und die erste Woche vor seinem Urlaub, da war er halt so schlapp und so weiter, aber er hat einen stressigen Job gehabt, sag ich mal. Mhm. Und haben wir halt gedacht, na gut, merkt der Körper, dass er jetzt Urlaub hat und muss sich halt erst erholen. Aber zum Ende von der Woche ist es halt immer schlimmer geworden und hat er so Rückenschmerzen gekriegt. Und dann haben wir halt bei seinem Arzt angerufen, der hatte aber dann noch Urlaub. Und dann war dann in der zweiten Woche vor seinem Urlaub, sag ich mal, an dem Montag sind wir dann zu seinem Hausarzt. Der hat ihn dann gleich ins Krankenhaus überwiesen. Mhm. Da haben sie dann festgestellt, dass halt eben die linke Niere auf jeden Fall raus muss, dass der Tumor mhm. ist innerlich halt total, hat halt alles umwuchert, die Lunge, die Leber, alles. Mhm. Mhm. Und dann war halt Mittwoch und Donnerstag noch Untersuchungen in einem anderen Krankenhaus. Freitag ist er operiert worden. Und am Samstag haben sie mir dann eigentlich schon gesagt, dass es nichts mehr wird. Mhm. Und Sonntagnachmittag ist er dann eingeschlafen. Ach, am Sonntagnachmittag schon. Das heißt, ja. er hat nicht mal eine Woche im Krankenhaus gelegen. Nee. Und die Ärzte haben ja gesagt, der ist eigentlich nur aufgewacht noch nach der OP. Also, dass der Samstag, der Freitagabend nach der OP und der Samstag, dass er noch wach war, war eigentlich nur, weil er halt noch jung war. Mhm. Sonst wäre er eigentlich gar nicht mehr aufgewacht. Das heißt, der ganze Körper war voller Krebsgeschwüre. Ja. Was war der Haupttumor, der Hauptkrebs, weißt du das? Nee, das war halt einfach... Wir haben gesagt, 5-Kilo-Tumor rausoperiert. Ein 5-Kilo-Tumor? Ja. Und er hatte davor nichts gemerkt? Weil, wie gesagt, wir waren ja jeden Tag zusammen. Er hat da ganz normal gearbeitet. Naja, vielleicht auch durch den Stress, dass er es gar nicht so mitbekommen hat. Na klar. Er hat aber auch ganz normal gegessen oder so. Also es war jetzt nicht so, dass man... Also, wie gesagt, wir waren ja jeden Tag zusammen. Mir ist es jetzt nicht so aufgefallen, sag ich jetzt mal. Ich meine... Jetzt sagtest du gerade, an dem Samstag haben die Ärzte schon gesagt, dass es wahrscheinlich, dass es nicht schaffen wird. Es wird, also das haben sie mir definitiv gesagt, ja. Weil die Leber war total voller Metastasen und die Ärztin hat gesagt, also es ist eben eigentlich nur, dass er aufgrund dessen, dass er halt noch jung war. Als er aufgewacht ist nochmal, warst du da bei ihm? Ich war dann, also ich habe halt, also an dem Freitag war die Operation. Und ich habe dann eben abends, also ich habe dann späten Nachmittag angerufen, wie die OP verlaufen ist. Mhm. Da haben sie gesagt, also sie ist gut verlaufen und so. Und ich habe aber dann nachts den Anruf gekriegt von diesem Arzt, der halt dann in der Nacht diese Schicht übernommen hat. Und der hat dann die Laborwerte bekommen und der hat mich dann angerufen und hat gesagt, also dass das also quasi eigentlich schlecht um ihn steht. Mhm. Dann bin ich ja nachts in das Krankenhaus noch gefahren. Und da ist er aufgewacht? Da war er wach, ja. Und hat auch klar mit dir sprechen können? Ja. Es waren meine Eltern auch dabei. War ihm da klar, in welcher Situation er ist? Mm-mm. Nein. Nee, also... Hat er gefragt? Nee. Ich habe dann am Samstag, also das war, sie haben mir dann gesagt, dass ich war dann eine Zeit lang drin und er hat ja sehr gebrochen und alles. Er hat ja Bluttransfusionen bekommen halt. Was hast du mit ihm da gesprochen, als er wach war? Naja, ich habe ihn halt begrüßt und ich meine, er war da, sag mal, an dem Freitag war er ja eigentlich noch so ein wenig, sag ich mal, von der Narkose wollte noch ein wenig so in dem, ja, wie man halt da so ist nach einer OP, gell. Mhm. Er war ja auf Intensivstation und haben sie halt schon gesagt, ich soll Samstag Vormittag kommen, da ist diese Oberärztin da von der Intensivstation und dann bin ich wieder mit meinen Eltern reingefahren und die hat mich halt dann aufgeklärt. Die hat halt gesagt, dass das also definitiv halt nichts. Und da an diesem Samstag war er schon wieder in der Bewusstlosigkeit? Nee, da war er noch nicht. Da war er noch wach, da war ich noch bei ihm. Und diese Ärztin hat ja eigentlich auch darauf bestanden, dass ich es ihm sage. Aber ich habe mir dann gedacht, warum eigentlich? Ich meine... Finde ich in der Tat auch befremdlich, dass die Ärztin darauf besteht, dass... Ja. Sie kann es dir vorschlagen, ja. Aber sie sollte nicht darauf bestehen. Das ist allein deine Entscheidung. Genau. Und du hast es ihm nicht gesagt. Nein, weil ich bin selber ausgebildete Hospizhelferin. Ah ja gut, dann bist du ja... Und ich habe gesagt, ich war dann bei ihm und er hat dann gesagt, so das Schlimmste haben wir geschafft. Und da hast du ihn getröstet und ihm wohlwollende Worte gesagt wahrscheinlich. Genau, ich habe halt, ich meine, ich habe... ich habe mir gedacht, warum soll ich ihm das jetzt sagen? Ich meine, er hat ja selber gehofft, warum soll ich ihm jetzt das Sterben schwer machen? Er hätte ja sich Sorge um mich gemacht. Finde ich eine absolut richtige Entscheidung. Vor allen Dingen, weil er nicht klar gefragt hat. Wenn er jetzt klar gefragt hätte, dann muss man das einem Patienten natürlich sagen. Ja, ich habe das aus meinem Bauchgefühl herausgemacht. Als er dann an dem Sonntag gestorben ist, warst du auch bei ihm? Ja. Warst du alleine mit ihm? Na, mein Bruder, unser Patenkind war mit dabei. Wie lange? Da war er aber dann schon, weil ich bin dann zwar abends, am Samstagabend nochmal rein ins Krankenhaus. Mhm. Ich bin aber dann wieder nachts an Heim, weil meine Eltern halt mit in den Besucherraum waren und die wollte ich da halt auch nicht so sitzen lassen. Ich hätte es eigentlich merken müssen, weil, wie gesagt, ich meine, man erkennt es dann schon im Endeffekt, so wie die Art dann ist. Und aber ich habe halt gehofft, wenn ich am Sonntag reinkomme, dass er noch so ist wie am Samstag. Aber kurz nachdem ich gegangen bin, haben die mir halt gesagt, die Schwestern, dass er da halt schon in dieses Koma im Endeffekt gefallen ist. Hast du den Eindruck, du bist ja nun Profi letztendlich in diesen Sachen, dass er sich ganz am Ende seines Lebens nochmal hat quälen müssen? Ich hoffe es nicht. Also, ich meine, so als Profi bezeichne ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Na gut, du hast Erfahrung, sag ich so. Ja, ein bisschen halt so. Ich glaube nicht, also weil die haben mir dann gesagt, die Schwestern halt, dass ich kurz nachdem ich gegangen bin, ist er im Endeffekt in das Koma gefallen und dann ist er schon mit Morphium halt. Also und wie ich dann an dem Sonntagvormittag gekommen bin, ja, da war halt im Endeffekt, war es halt einfach nur noch die letzten Stunden halt. Gell? Wie lange wart ihr verheiratet, Bianca? Heute sind es 14 Jahre. 14 Jahre. Und jetzt heute hat er auch Geburtstag. Ach, er hat heute auch noch Geburtstag. Ja, und das ist schlimm. Ein besonders schwerer Tag. Ja, und das Schlimme ist jetzt noch am Sonntag jetzt, quasi jetzt zwei Tage vor, er ist jetzt am 20.09. gestorben, zwei Tage vor seiner Mama ihren Geburtstag und sie ist jetzt am Sonntag gestorben. Ach, das ist die Schwiegermutter ist auch tot. Ja, sie ist jetzt am Sonntag verstorben. Plötzlich? Auch plötzlich? Oder hatte sie eine schwere Erkrankung? Sie war schon immer krank und sie war die letzten Jahre immer wieder krank und hat auch ganz viele Tabletten genommen und hat auch ziemlich abgebaut. Und ich denke mal, das hat ihr auch zugesetzt, dass ihr Sohn gestorben ist. Aber sie war halt jetzt am Sonntag früh tot auf der Couch gesessen. Wie alt ist sie geworden? 72. Wie war denn dein Verhältnis zu der Schwiegermutter? Ja, es war jetzt nicht, ich sag mal, es ist nicht so ähnlich wie jetzt zu meiner eigenen Mutter, sag ich mal. Aber jetzt auch nicht total schlecht. Das heißt, zwei schwere Schicksalsschläge hintereinander. Habt ihr eigentlich auch Kinder zusammen? Nee. Nein, das nicht. Er hätte heute Geburtstag. Er hätte heute Geburtstag und. Das ist ja nur ein besonders schwieriger Tag, weil einem wahrscheinlich 1000 Erinnerungen durch den Kopf gehen. Was haben wir voriges Jahr gemacht? Was haben wir vor fünf Jahren gemacht? Genau. Was war schön und was haben wir zusammen erlebt? Genau. Wie wirst du heute diesen schwierigen Tag verbringen? Ja, eigentlich wollte ich, er ist in einem Friedwald bestattet. Da wollte ich eigentlich hinfahren, aber das ist ein bisschen, dadurch, dass jetzt so das Wetter jetzt die ganze Zeit nicht so gut war, ist mir das ein wenig, weil das ist so trotzdem, man muss ein wenig so bergig rauffahren, sag ich mal. Meine Freundin kommt heute. Ah ja. Nachmittag. Freundin, das heißt, da sind schon Menschen um dich herum, mit denen du über deine Trauer sprechen kannst. Ja. Wenige, aber gute. Du hast gerade gesagt, dass du ehrenamtlich in einem Hospiz arbeitest. Also hatte halt jetzt zur Zeit nicht, also schon länger nicht. Ach so. Ja, ich habe die Ausbildung gemacht und habe dann eine Zeit lang noch gearbeitet, ja. Ich wollte fragen, ob du die Kraft hast, das jetzt zur Zeit auch zu machen. Nee. Aber das ist dann ja nicht der Fall. Nee, das erlauben die ja dann im Normalfall auch nicht. Wie hast du die letzten Monate so überstanden? Schlecht. Was hast du gemacht? Mich gehen lassen. Was heißt dich gehen lassen? Naja, halt manche Tage gar nicht aufgestanden. Ich meine, ich habe schon Termine wahrgenommen und Sachen erledigt, die zu erledigen sind. Aber manche Tage, wo ich nichts vorhatte. Einfach so vergehen lassen. Genau. schau, dass der Tag rumgeht. Der Tag vergeht ja immer irgendwie, die Nächte sind ja die schlimmeren. Hast du, da schaue ich dich dann immer. Hast du ihn sehr geliebt? Ja. Er wollte so richtig gut. Hm. Das Beste, was man haben kann. Und dann so jung gestorben. In all dem ganzen Unglück kann man nur etwas ganz Kleines Tröstendes sehen. Nämlich, dass er, obwohl er so eine schwere Krankheit hat, keinen langen Leidensweg hatte. Ja, das sehe ich auch so. Das kann man so sehen, aber das hilft einem natürlich über die Trauer zunächst auch nicht völlig. Das ist mir völlig klar. Und jetzt auch noch die Schwiegermutter. Ja. Das heißt, du hast gerade das so ein klein wenig geordnet und dann geht es jetzt gleich weiter. Gibt es da andere Familienmitglieder, mit denen du auch Kontakt hast? Ja, also wie gesagt, meine Familie ist also ganz gut, ganz gut. Und von meinem Mann, die Brüder, die sind natürlich jetzt auch doppelt gebeutelt, sag ich jetzt mal. Ja. Weil die haben jetzt erst den Bruder. Und jetzt die Mutter. Und jetzt die Mutter, genau. Hast du mit deinem Mann über so etwas Ungeheuerliches, was eventuell passieren könnte, mal gesprochen? Ja, haben wir schon. Also so in dem, was sowas anbelangt, meinst du? Dass jemand früh gehen muss. Ja, wir haben halt manchmal bloß gesagt, was ist besser, das lange nicht zu wissen und dann ist es kurz und schmerzlos, sag ich jetzt mal in dem Sinn. Also kurz und so halt oder halt lang, also quasi den Kampf aufzunehmen, das war halt immer so, wie man hat ja, jeder kennt ja Menschen in seiner Umgebung, die das auch, den Kampf aufnehmen und ihn verlieren halt. Manche gewinnen den Kampf auch. Und da haben wir oft halt einfach so gesprochen, dass man sagt, oh Mensch, was ist besser, das lang nicht zu wissen. Und dann ist es halt schnell vorbei. Aber man hofft ja immer, dass man selber nicht betroffen ist. Gell? Ja, wenn man darüber spricht. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Ja. Das heißt, für dich lebt er in einer anderen Form auf jeden Fall weiter und er ist irgendwie da. Genau. Das ist schon ein großer Trost, finde ich. Ja. Also das heißt, ich habe schon das Gefühl, dass er auf mich aufpasst und dass er mich ja führt jetzt schon diese vier Monate. Aber wenn ich manche durchdenke, wenn dann immer alles nicht so ist, wo ich dann denke, Mensch, jetzt hast du mich da, weil es ist doch so einiges zu regeln halt. Und denke ich manchmal schon, jetzt hast du mich einfach allein gelassen. Ich finde es gut, dass du das glaubst und ich glaube, dass das eine große Hilfe ist und sehr, sehr wichtig ist. Liebe Bianca, unsere Zeit rennt davon hier in der Sendung. Ja. Es tut mir sehr leid, alles, ich sag's nochmal und wünsche dir und der Familie viel Kraft und Zuversicht und möchte dir sehr gerne jetzt noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, mit der Heike. Ja, sehr gerne. Gut, dann bitte ich dich aufzulegen und die Heike ruft gleich an. Okay, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne und alles Gute. Auch für dich, gell? Tschüss, danke schön. Danke, tschüss. Wir haben 1.40 Uhr und unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, diese Kamera geht nicht, na egal. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt die Lüge meines Lebens. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die ein großes Geheimnis mit sich herumtragen. Und zum Beispiel frage ich, führt ihr ein Doppelleben? Habt ihr mal eine Straftat begangen und niemand weiß davon und diese Lüge begleitet euch euer Leben lang? Lebt ihr vielleicht in einer falschen Identität oder habt ihr ein Kuckuckskind? Was ist die größte Lüge eures Lebens? Und ihr sagt darüber, das ist meine Lebenslüge. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, sehr gerne, meldet euch schon mal an unter domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung an oder auch während der Sendung. So, jetzt geht es weiter mit Hubert und Hubert ist 75. Guten Morgen, Hubert. Guten Morgen, Jürgen. Hallo, Hubert. Ich habe hier ein Autogramm von dir. Bitte? Wo du früher Bücher geschrieben hast. Ja. Mit Heller von Sinnen. Ja. Da habe ich nur ein Autogramm von dir. Das ist sehr schön. Das freut mich. Das ist lange her. Ja. Ja. Also mein Ding, ich habe sehr jung geheiratet mit 18 Jahren. War 4 Jahre verheiratet mit meiner Frau. Hatte 3 Kinder. 4 Jahre, habe ich es richtig verstanden? Ja, okay. 3 Kinder. Und dann habe ich eine Frau kennengelernt. Die hat zwei Kinder gehabt. Die habe ich geheiratet und das war meine große Liebe. Mhm. Und die ist gestorben am 10.06.2008. Gestorben ist sie. Der Unfall war am Z. Die hat einen Unfall gehabt mit dem Fahrrad, mit dem Auto und war vom Hals ab querschnittgelähmt. Aha. Ja. Und zwar war das 2009. Die habe ich jetzt 6 Jahre gepflegt. Ja. Und 2 Jahre war ich ganz alleine, habe alles gemacht. Aber von den Kindern keine Hilfe. Also, wir halten nochmal fest, du warst ganz, ganz, ganz lange dann mit dieser Frau zusammen. Ja. Das war die Liebe deines Lebens. Ja, und nachher habe ich da geschaut, dass ich Organisation kriege. Ja. Und eine Pflegerin von Rumänien. Ja, und die Kinder. Ich habe auch gehabt, aber das ist manchmal ganz schlecht. Ja. Und eine war dabei, die war sehr gut. Die war jetzt 4 Jahre bei mir. Wie viel? Jahre haben wir uns verliebt. Ach so. Ja. Einen Moment, jetzt müssen wir erstmal alles klären. Deine Frau hatte 2009 diesen Unfall. Unfall, ja. Wann? Und sie ist dann verstorben? Die ist jetzt verstorben, ja. Voriges Jahr? Nein, voriges Jahr, ja. Ja. Und du hast dich quasi in die Pflegerin, eine Rumänin, verliebt? Verliebt. Schon während? Nach 2 Jahren. Während sie deine Frau gepflegt hat? Ja. Aber die Pflegerin war wie eine Tochter. Ja. Hast du dieses Verliebtsein dieser Frau schon gesagt, als deine Frau noch lebte? Nein, meine Frau hat das nicht gemerkt. Aber meine Frau war sehr glücklich. Deine Frau hat es nicht gemerkt, aber du hast es der Rumänin schon gesagt, dass du verliebt bist in sie. Ja, das ist ein bisschen später gekommen, jetzt erst ein bisschen so. Ja, und wir sind sehr viel. Ja, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also wann habt ihr euch denn gegenseitig eure Liebe gestanden, du und die Rumänin? Vor 1,5 Jahre. Noch während deine Frau lebte? Ja. Ja. Und wir sind auch sehr viel gereist. Wie viel jünger ist die Rumänin? Oder wie die alt Rumänin ist, sie? 30 Jahre jünger wie ich. 30 Jahre jünger. Ja. Mhm. Und die hat kein gutes Leben zu Hause. Hattest du denn kein schlechtes Gewissen deiner Frau gegenüber? Nein, weil ich habe meine Frau mit Liebe gepflegt. Mhm. Wir sind gereist. Wir sind zum Tanzen gegangen, mit dem Rollstuhl, alles. Mhm. Ist denn zwischen dir und der rumänischen Frau schon was gelaufen, während deine Frau noch lebte? Ja. Mhm. In der gemeinsamen Wohnung? Ja. Das heißt, deine Frau lag nebenan und ihr... Nein, die hat noch eigene Zimmer gehabt da bei ihr, wo sie bei uns im Haus gewohnt hat, weiter oben. Mhm. Und nochmal gefragt, kein schlechtes Gewissen? Nein, weil ich meine Frau sehr gut gepflegt habe und ich wollte meine Frau nicht ins Pflegeheim geben. Mhm. Ich habe für meine Frau alles gemacht. Das heißt, du bist mit dir ganz im Reinen? Ganz im Reinen, ja. Und hast jetzt nach dem Unglück des Unfalls und der Leidenszeit deiner Frau jetzt ein neues Glück gefunden? Ja. Ihr seid jetzt richtig zusammen? Wir sind jetzt nur eine ganze Warte, die fahrt jetzt noch wieder heim und macht die Scheidung. Mhm. Und dann möchte ich sie heiraten, dass sie von mir noch versorgt wird. Nun ist ja ein großer Altersunterschied, wie wir gerade gehört haben. Ja, aber die Frau liebt mich, das ist ein Wahnsinn und ich sie auch. Mhm. Ja. Was sagen denn die Verwandten, die Kinder zu dieser... Die Verwandten, es ist nur eine Schwägerin, was ein bisschen dagegen ist, aber sonst sagt niemand was, die sind alle froh. Auch die Kinder rümpfen nicht die Nase? Ja, die Kinder, die sind meine Stiefkinder, wir haben keine Kinder miteinander. Ja. Aber diese Stiefkinder, also ihre Kinder, haben sich ja auch nicht sonderlich um meine sie Kinder gekümmert. Nicht, ja. Die haben sich nicht besonders um sie gekümmert? Nein. Ich habe vor 3 Jahren der Tochter das Reihenhaus gegeben, mhm, und habe nur 80.000 Euro reingesteckt und keine Hilfe. Wie? Du hast ja ein ganzes Reihenhaus überschrieben oder ja, gegeben? Das ist ja ein riesen Kapital, was du ja da... Und sie hat sich gar nicht dann weiter dazu geäußert, nein, sich bedankt oder sich gar nichts. Wie kommt das? Hatten die immer das ganze Leben lang ein nicht gutes Verhältnis miteinander? Wir haben ein gutes Verhältnis gehabt eigentlich so, ja. Und die Tochter arbeitet im Krankenhaus und hat mit der Mutter nichts gemacht. Wie erklärst du dir das? Das weiß ich nicht. Es ist schwer zu verstehen, wenn die früher ein gutes Verhältnis miteinander hatten. Ja, ja. Weil meine Frau konnte nicht auf die Toilette gehen und gar nichts. Die konnte nicht laufen, die konnte nicht einmal ein Glas nehmen, fast zum Trinken. Mhm. Ja. Und das habe auch sie gemacht. Weil die hat ja einen künstlichen Ausgang gehabt für Blase, einen Buffet, einen Fußbeutel für die Blase. Mhm. Und ich habe die Frau gepflegt vom Anfang an bis zum Schluss. Und sie war nur im Krankenhaus, drei Wochen. Und dann habe ich zu die Kinder, also immer die Frau hat immer gefragt, meine Frau, wo sind die Kinder? Und die sind nicht gekommen fast. 3 Tage bevor sie gestorben ist, sind die Kinder da gewesen. Das ist sehr schlimm. Und zum Sohn habe ich gesagt, die Mama ist im Krankenhaus, die ist intensiv. Ja, ja, sagst du einen schönen Gruß. Und die vielen Jahre, während du sie zu Hause gepflegt hast, wie oft sind die da zu Besuch gekommen? Ganz wenig. Wenig. Nun hattest du deine Geliebte quasi schon da. Ja. Jetzt mal ganz ehrlich, warst du dann auch irgendwie froh oder erleichtert, als deine Frau gestorben ist? Ja, weil die war genauso wie ich. Die hat meine Frau genauso gepflegt wie ich. Ja, das ist nicht so die Antwort auf meine Frage. Warst du erleichtert und froh, als deine Frau gestorben ist, damit du dann ganz dich auf deine Freundin konzentrieren kannst? Nein, das nicht. Das nicht? Nein, meine Frau war im Krankenhaus und wir haben sie im Krankenhaus immer gepflegt. Mhm. Und wir sind alle Tag rein, früh, Mittag und abends. Und dann hätte sie am Vormittag heimkommen sollen und um 4 in der Früh ist sie gestorben. Mhm. Ist eine Ader geplatzt im Bauch drin. Nun ist das ja schon, ich will es doch nochmal so sagen, weil ich mich so ein bisschen schwer tue damit, muss ich ja ehrlich sagen, Hubert. Es ist ja schon eine Form des Fremdgehens gewesen, die du da praktiziert hast. Ja. Was denkst denn du dazu? Ich denke, meine Frau ist auch glücklich, dass mir gut geht und meine Pflegerin gut geht. Mhm. Das ist sehr wichtig. Aber du hättest das ja alles abwarten können, bis deine Frau dann verstorben war. Mein Jürgen, das ist schwierig, wenn man sich verliebt. Ja, aber ich habe trotzdem meine Frau nie alleine gelassen. Du hast sie deshalb nicht schlechter behandelt? Nein, im Gegenteil, besser. Wenn du dich mal dir vorstellst, du wärst in der Situation deiner Frau gewesen. Wäre das für dich auch okay gewesen, wenn deine Frau sich in den Pfleger verliebt hätte? Ja, ja? Bei mir haben früher schon ein lockeres Verhältnis gehabt. Ach so, ja? Ich verstehe. Da haben wir kein Problem gehabt. Und das heißt, deine Frau wird jetzt von oben sagen, sehr gut. Meine Frau ist sehr froh, wenn es mir gut geht. Lebt du noch glückliche Jahre? Ja. Ja. Und wir waren 4 Wochen, bevor sie gestorben ist, waren wir noch beim Tanzen mit dem Rollstuhl. Ich habe einmal mit der Pflegerin getanzt und einmal mit meiner Frau. Und wir waren in Rheinfall in der Schweiz mit meiner Frau. Wie schön. Obwohl ich weiß nicht, wir waren an der Zugspitze. Deine Frau war ja geistig noch ganz präsent. Geistig, ne? Voll da. Glaubst du, dass sie irgendwas vielleicht geahnt hat? Das weiß ich nicht, ich glaube nicht. Also anmerken hat sie sich jedenfalls nichts lassen. Gar nicht. Mhm. Aber ich habe meine Frau geliebt. Ja, das glaube ich dir auch, so wie du es jetzt beschreibst, Hubert. Ja. Und dann soll es auch so sein, wie es jetzt ist. Mhm. Und wenn du dein Glück jetzt gefunden hast, dein neues Glück mit deiner neuen Freundin, ja. Dann... Und sie ist 30 Jahre Ringer und die fühlt sich sehr wohl mit mir. Ja. Und meine Frau ist noch gar nicht beerdigt. Und ich sag, die ist noch gar nicht beerdigt? Nein. Wann ist die Beerdigung? Die ist noch nicht beerdigt. Die wird jetzt in einem Jahr beerdigt, wenn sie gestorben ist. Die wird erst in einem Jahr beerdigt? Ja, das ist ganz... Das weißt du wahrscheinlich gar nicht. Nee, erzähl mal, was steckt denn dahinter? Wir haben abgeschlossen, dass wir zur Medizin gehen nach München. Zur Medizin, also zur Uniklinik. Ja. Ach so, das heißt, man kann forschen an deiner Frau. Ja, da hätten sie noch operiert oder was oder so. Ah, ich verstehe. Und da ist von Haus aus schon so gemacht worden, dass sie ein Jahr liegen bleibt. Ich verstehe. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich frag's mal einfach so. Bitte empfinde das nicht als, dass ich dir zu nahe treten will. Nein. Du bist doch ganz sicher, dass deine neue Freundin es nicht nur auf dein Geld abgesehen hat? Nein, nicht. Gut. Nein. Muss man ja auch fragen. Ja, nein, die Rumäne hat viel gearbeitet, 24 Stunden Pflege und in Rumänien gearbeitet, aber ich möchte ihr nur ein schönes Leben schenken, wenn ich nicht mehr bin. Okay. Darum möchte ich sie heiraten. Lieber Hubert, dann wünsche ich dir und deiner Frau, zukünftigen Frau. Eine Frage habe ich noch. Ich wollte noch irgendwas sagen. Ja, in einem Jahr wird meine Frau beerdigt. Mhm. Und das ist so. Ja, das ist so. Das ist dann so und geregelt. Ich komme da ganz gut. Ich kann das gut für mich selber empfinden. Ich brauche nicht um den Friedhof gehen. Mhm. Ich habe hier meine Kerze alle Tage und habe ihr Bild immer hier. Und der Friedhof ist für mich nicht so wichtig wie das Herz. Ich verstehe, das geht vielen Menschen so und das ist auch ein Standpunkt, den man absolut akzeptieren sollte. Ich möchte für dir ein Autogramm. Ja, gerne. Und ich weiß nicht, kann man in Deutschland auch scheiden auf Rumänisch? Das verstehe ich nicht. Wie meinst du das? Die Frau lässt sich scheiden von Rumänen. Ja. Weil der geht es so schlecht und der Mann arbeitet nichts und sie muss überarbeiten. Ja. Und wird ganz schlecht behandelt. Ja. Und da lässt sie sich entscheiden nachher. Ja. Wenn sie heimfahrt. Und was war die Frage? Kann man das von Deutschland aus auch machen? Ah, das weiß ich nicht. Das kann ich ja nicht sagen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, da können wir dir hier auch keine Auskunft geben, weil meine Psychologin in diesen juristischen Dingen nun nicht so versiert ist. Auf jeden Fall rufen wir dich jetzt gleich nochmal an wegen deiner Anschrift, Hubert. Jawohl. Gut. Alter, herzlichen Dank. Alles Gute und viel Glück. Und alles Gute für das ganze Jahr noch. Dankeschön. Tschüss, Hubert. Jawohl. Tschüss. So, meine Lieben. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 26. Guten Morgen, Thorsten. Hallo, Domian. Thorsten, um was geht's bei dir? Ich habe ein Suchtproblem schon seit längerer Zeit, also seitdem, dass ich 13 bin. Ja, nach was bist du? Ich habe angefangen erst mit Drogen, also mit Grasrauchen. Dann habe ich damit aufgehört, dann habe ich Spielsucht angefangen, also so mit WoW. Was ist WoW? World of Warcraft, so ein Rollenspiel. Okay. Dann habe ich da mein Real Life total ausgeblendet. Dann mit 18 wurde das dann irgendwie auch schlimmer, also das Suchtproblem, dass ich dann angefangen habe, in die Spielothek zu gehen, da meinen kompletten Monatslohn immer reingeschmissen habe. Mhm. Also wenn ich was gewonnen habe, habe ich den Gewinn sofort eigentlich weitergespielt. Also ich konnte auch gar nicht mehr aufhören. Das ist ja das klassische Verhalten eines spielsüchtigen Menschen. Mhm. Und dann zum Beispiel auch, also ich merke das, wenn ich kein Geld mehr habe, dass ich dann auch total depressiv war. Also ich habe erstmal dann in der Spielothek das Gefühl so, ja, scheißegal, dann habe ich halt nichts mehr. Mhm. Dann komme ich aber nach Hause, bin total depressiv und dann setze ich mich aber wieder vor die Konsole und habe halt da wieder kein Real Life. Ach so, das heißt, du spielst noch am PC? Konsole, PC und Konsole. Konsole und du gehst in die Spielhalle. Genau. Beides, das heißt, gehst du auch noch arbeiten mal? Ja, das schon, ja, aber das auch nicht mehr so. Ich mache dann öfters krank und halt, ja, weil das funktioniert dann alles nicht, weil ich dann auch nachts nicht mehr so wirklich schlafe. Also ich mache dann die Nacht auch zum Tag, weil ich nicht schlafen kann, weil ich so viel nachdenken muss und dann zocke ich halt die ganze Nacht. Wie finanzierst du das alles? Ja, durch die Arbeit. Also meine Miete decke ich also mit dem Suchtproblem schon mal ab. Also meine Miete zahle ich. Mhm. Aber halt das, was dann daneben hinausgeht, das fließt alles in die Spielothek. Hast du Schulden mittlerweile schon? Also Schulden mittlerweile noch nicht. Aber du kannst deine Miete bezahlen und das Essen bezahlen. Also Essen so halt, ne? Also kommt darauf an, wie es läuft. Aber wenn es nicht läuft, dann muss ich halt immer zur Oma oder zu meiner Mutter zum Essen und da halt schnorren. Du lebst alleine in einer Wohnung? Genau. Hast auch keine Freundin vermutlich zurzeit? Nein, auch nicht. Nee, da ist die Beziehung kaputt gegangen. Ja. Wer weiß von deinen Süchten? Wie bitte? Wer weiß das von deinen Süchten? Wer Ach weiß so, das? Bisher eigentlich meine Ex-Freundin wusste es und ansonsten wusste es keiner. Also Eltern wissen es auch nicht? Nee. Ich bin erstaunt, dass du überhaupt noch deine Arbeit hinbekommst. Dass du noch zur Arbeit gehen kannst. Ja, das ist aber auch schwierig, also halt, weil ich da überhaupt keinen Kopf habe. In meiner Mittagspause zum Beispiel, wenn wir da irgendwo sind und da ist in der Nähe eine Spielothek, dann verbringe ich auch meine Mittagspause in der Spielothek. Was machst du denn beruflich? Dachdecker. Dachdecker. Musst ja nur auch konzentriert sein. Ja, das ist ja das. Aber es funktioniert schon so auf der Arbeit, aber sobald dass ich Freizeit habe, verbringe ich halt meine Zeit entweder vom PC, also wenn ich kein Geld mehr habe, dann vom PC, ansonsten in der Spielothek. Ich meine, du hast es jetzt so beschrieben, das fing ja so früh bei dir an, in so jungen Jahren, dass du eine Suchtstruktur in deiner Psyche hast. Was hast du schon dagegen unternommen? Also ich war ja schon stationär auch schon 6 Wochen in der Klinik. Das hat am Anfang auch ein bisschen geholfen, so Anfangszeiten, so immer so 2 Monate. Aber da habe ich gemerkt, dass ich ja dann wieder mehr Zeit vor der Konsole verbringe. Also mit Casino hat dann auch funktioniert. Aber ich habe dann gemerkt, dass ich wieder mehr vor der Konsole sitze oder vorm PC. Hast du denen das erzählt, dass du auch vor der Konsole und PC sitzt? Ja, das habe ich auch gesagt, ja. Du hast da schon also klar Tisch gemacht. Ich habe da schon mit offenen Karten gespielt in der... So, das ist natürlich der Klassiker. Wenn man einmal dann gescheitert ist in einer Klinik, in einer Therapie, dann muss man es nochmal versuchen, Thorsten. Da muss man sich kundig machen, ob man vielleicht in eine andere Therapie geht, in eine andere Klinik geht. Denn was hast du für eine Alternative? Du hast Alternativ habe ich dann ambulant probiert. Also bei einem Psychologen, wo ich schon als Kind damals war. Das hat auch geholfen. Also so mit der Spielothek, das hat alles immer so funktioniert mit dem Geld. Aber das halt rein das PC-Zocken oder Konsolen-Zocken, das habe ich halt überhaupt nicht im Griff. Glaubst du, dass du letztendlich mehr ein Typ bist für eine ambulante Therapie oder für eine Klinik? Also ich bin eher ambulant. Okay. So, da muss jetzt darüber nachgedacht werden, was du neu anfängst und wieder neu startest. Ich finde, du musst das machen, sonst gehst du vor die Hunde auf Dauer. Herr Thorsten, du hörst die Musik im Hintergrund. Das heißt, die Sendung ist gleich vorbei. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an und dann bekommst du eine gute Beratung von meiner Psychologin, welche Art von Therapien für dich gut sind, okay? Könnte man das vielleicht eventuell auf morgen verschieben, den Rückruf? Okay, machen wir. Thorsten, in der Technik, Daniel Paulmann. Bis morgen, 1 Uhr, Radio 1 Live und Fernsehen. Ciao.